WDR 5. Neugier genügt. Die Radiogeschichte von Irina und Marina Fabricius muss mit einem Bekenntnis beginnen. Die Berichterstatterin hat zwar viele Stunden mit den beiden Frauen verbracht, kann sich aber auf dem aufgezeichneten Tonmaterial nicht orientieren. Wer ist denn da wer? Auweia. Das mag auf den Außenstehenden erstmal sehr ignorant und unhöflich wirken, aber urteilen Sie bitte selbst. Können Sie diese Stimmen auseinanderhalten? Wir sind Künstlerinnen und wir hatten unseren Abschluss gehabt. Also ich glaube, wir sind jetzt Künstlerinnen. Wir sind freie Maler, also freie Künstler, freie Maler. Also das heißt, wir entscheiden selbst. Es gibt ja eigentlich keine Bezeichnung dazu. Für vieles, was die Fabricius-Frauen betrifft, gibt es kein bekanntes Schlagwort. Für das Auffälligste aber schon. Die beiden sind eineiige Zwillinge. Und zwar die Sorte, die dem Betrachter das verwirrende Gefühl vermittelt, doppelt zu sehen. Beide sind genau gleich blond und langhaarig und auf genau die gleiche Weise blauäugig, nämlich innen intensives, je nach Licht fast ein bisschen türkis wirkendes Blau, um die Iris ein dunklerer Rand. Beide Schwestern sind zierlich und auffallend hübsch. Gleiche Hände, gleiche Näschen, gleiche Ohren. Die beinahe identischen Stimmen hatten wir ja schon. Wobei die Damen behaupten, dass es Menschen gibt, die sie sogar am Telefon unterscheiden können. Unsere Mama und unser Papa. Sie wissen es sofort, schon an der Stimme und an der Wortwahl und an der Geschwindigkeit des Sprechens. Für alle, die es nicht können, gibt es einen Trost. Marina und Irina Fabricius legen überhaupt keinen Wert darauf, dass die Öffentlichkeit sie einzeln betrachtet und einzeln zu verstehen versucht. Sie kleiden sich identisch, häufig schwarz übrigens, und sie tragen so gut wie immer die gleiche Frisur. Meist ist es ein hoher Knoten auf dem Hinterkopf. Das sieht nicht nur elegant und feminin aus, sondern ist auch am praktischsten für das, was die Zwillinge mehr als alles andere verbindet, ihre gemeinsame Malerei. Gemeinsam im Sinne von vier Hände, zwei Pinsel, aber nur ein Bild. Seit knapp 10 Jahren machen sie das so. Ein einzelnes Erlebnis hat alle Routinen umgeworfen. Das war so ein Holzbild und ich wollte die Bäume so zeigen, die so verbrennen und das Feuer geht in den Himmel und das Licht hinter den Bäumen wirft richtig Schatten auf den Schnee. Und ich hatte Probleme mit den Schatten gehabt. Meine Schwester war da super, sie konnte es von vornherein und da stand ich nun. Das Bild war zur Hälfte fertig und ich habe gemalt. Und meine Schwester hat auf mich eingeredet, hat gesagt, also Irina, wenn du es so und so machst, und dann hat sie mir schon gestisch gezeigt, wie ich das zu legen. Ich habe mit der Hand geführt. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, weißt du, ich muss da was holen, mach du das. Ich dachte mir, in meiner Vorstellung weiß ich, wie es aussieht. Also ich kann es jetzt nur noch schlimmer machen oder ich schmeiß das Bild irgendwann ja, weg. Ja, das war auch wirklich, das ist ein Schlüsselerlebnis. Und ich durfte das erste Mal in ihrem Bild malen. Nie wieder haben sie seitdem getrennt gemalt. Sie empfinden das als endgültige künstlerische Freiheit. Ihre vereinten Stärken für ein Bild, das keine Schwächen mehr kennt. Heute Vormittag zum Beispiel arbeiten die beiden an einem etwa 1,80 Meter mal 1,50 Meter großen Gemälde, das noch keinen Titel hat. Dafür hat es bereits diverse Farbschichten und in den nächsten Wochen werden weitere dazukommen. Die Fabricius-Schwestern malen alle ihre Bilder in Lasurtechnik. Das bedeutet, dass die Ölfarbe in 8 bis 12 Lagen aufgetragen wird und nach jedem Durchgang erstmal 14 Tage trocknen muss, bevor das entsprechende Gemälde wieder drankommt. Das aktuelle Bild ist in farbintensive, horizontale Blockstreifen aufgeteilt. Unten ist es tief dunkelgrün, beinahe schwarz. Die obere Hälfte beginnt mit einem mittelbreiten Streifen rosa. Es folgt ein mittelbreiter Streifen gelb. Mitten in diesem Gelb und parallel zu den anderen Streifen klebt ein 4 mm schmales blaues Klebeband, das mit übermalt worden ist. Ganz oben kommt ein breiter Streifen hellblau. Auch der Laie kann feststellen, dass in der oberen Hälfte des Bildes schon mehr gearbeitet worden ist als in der unteren, weil die Farbstreifen ganz weich und sanft ineinander fließen. Auf die gesamte obere Hälfte wird jetzt noch eine milchig-weiße Schicht aufgetragen, die aus den Leuchtfarben ein gestreiftes Pastell machen wird. Das ist ein Lichtspiel, ein Lichtübergang von Gelb ins Blau und von Gelb ins Rosé und mehrere Farbebenen in Grün. Das ist und Linien muss man sich vorstellen. Lineal ist es. Und es hat einen Hauptprotagonisten und das ist das Licht, das sich hier hinter dem Teser verbirgt. Und es ist weiß. So. Und das arbeiten wir heraus, also dieses Weiß. Unter dem Klebestreifen strahlt die pure Schneeblässe der Leinwand. Eine der Schwestern zieht ein paar Zentimeter ab, um den Effekt zu demonstrieren. Aber dann macht sie das Band wieder fest und das eigentliche Geheimnis des Bildes ist abermals verhüllt. Irina und Marina Fabricius haben Jahre gebraucht, um das Zusammenspiel zwischen Dunkelheit und Helligkeit bis ins Letzte zu ergründen. Sie wissen jetzt, dass das beinahe magische Leuchten, auf das sie es anlegen, nicht von außen aufgemalt werden kann. Es muss aus den Schichten des Bildes kommen. Das heißt, es gibt in unserer Palette kein Weiß. Das Leinwandweiß ist das stärkste Weiß und das scheint... Die alten Maler haben nie mit Weiß gearbeitet. Deswegen sind die Rubensbilder so großartig, weil sie so stark abgedunkelt und man wusste nie, wo das Licht ist. Und bei uns ist es genauso. Und dieses Weiß, das wird dann so konzentriert und so intensiv, dass es sich wortwörtlich ins Auge brennt. Ihre Bilder sind heute ausnahmslos abstrakt, sollen aber an Szenerien und Landschaften erinnern, die der Betrachter schon einmal gesehen hat. Entweder in der Natur oder, jawohl, warum auch nicht, in seinem eigenen Inneren. Kunst ist Kunst. So kommt es, dass der eine an einen Sonnenuntergang über der Steppe denkt, wenn er ein bestimmtes Fabricius-Bild sieht, der andere vielleicht an das ferne Leuchten von Lava in der Ebene. Wer weiß, womöglich schwant einem Dritten der Höllenschlund. Der Vierte sieht einfach ein dunkles, quergestreiftes Bild mit viel Rot. So eines wird heute Nachmittag fertig werden. Am Vormittag herrscht, wie gesagt, blau-gelb-rosa-grün. Es könnte eine Nebellandschaft werden, mit diffuser Sonne in der Ferne des Horizonts. Den Malerinnen ist alles recht, was das Publikum später dazu assoziiert. Hauptsache, sie beide sehen das Gleiche und stellen sich das fertige Bild genau gleich vor. Tatsächlich sind die Schwestern von Anfang an daran gewöhnt, dass die jeweils andere nicht wie ein separater, eigenständiger Mensch tickt, sondern wie eine Zweitausgabe des eigenen Selbst. Wir sind auf die Wiese gelaufen, wir haben dieselben Blumen gesehen, wir haben dieselben Tiere gesehen, wir hatten dieselbe Sinneswahrnehmung. Dieselben Eindrücke, dieselben Erfahrungen und auch dieselben Geschmack und dasselbe Sehen. Also, wenn ein anderes Kind zu uns kommen würde und von einer Blumenwiese eine Blume aussuchen würde, sie würde niemals dieselbe sein, die wir gesehen haben. Dass kein Außenstehender diese Form der Symbiose nachfühlen kann, wissen sie. Mancher schrickt sogar ein bisschen zusammen, wenn eine der Schwestern unbeschwert ausruft, wie gut, dass es mich doppelt gibt. Soll der Rest der Welt doch zucken, sagen sich die Zwillinge. Sie selbst zucken bestenfalls ihre insgesamt 4 Schultern und drehen sich synchron zur Leinwand. Dort liegt ihre Zukunft und heimlich auch eine ganz leise Sorge. Ich würde mal sagen, in der Kunst ist es Wahnsinn. Also, aber da kommt natürlich auch gleich die Angst auf, gut, jetzt sind wir für immer gebunden. Und man ist eine Gemeinschaft eingegangen, eine Bindung, die eigentlich jetzt bindet ist für immer. Ich kann ja die Bilder nicht alleine malen. Also die Bilder, die können alleine nicht mehr gemalt werden. Es ist also schon technisch nicht mehr möglich. Gemeint ist, dass die kantenlos verblendeten Farbübergänge auf solch riesenhaften Bildern nicht von zwei Händen allein zu bewältigen sind. Wenn nur ein Zwilling links am Rand pinseln würde, wäre rechts bald alles eingetrocknet. Besser also, da steht noch ein Zwilling und pinselt mit. Und damit dies aufs Schönste und für alle Zeit so weitergehen kann, sehen die temperamentvollen Schwestern zu, dass sie sich niemals allzu sehr in die Haare kriegen. Wenn wir merken, dass es jetzt gar nicht mehr geht, dann gehen wir und trinken ein Bierchen oder gucken ein DVD in der Ruhe an und irgendwann, dann reden wir wieder miteinander. Es ist einfach so. Aber ich finde, das finden auch die Paare miteinander raus. Es sei denn, sie wollen die Scheidung. Marina und Irina wurden 1981 in Kasachstan geboren. 9 Jahre später emigrierte die Familie nach Deutschland. In der schwäbischen Grundschule fiel einer Lehrerin, Frau Böhme, sofort das außergewöhnliche Talent der Mädchen auf. Sie nahm Kontakt zu Vater Fabricius auf und bat ihn, die Töchter zu fördern. Später wurde ihr Appell nahezu dringlich. Die Klassen sollten so ein Theaterstück machen und wir wollten irgendwie nicht auf der Bühne so stehen. Also ich weiß nicht, das ist wegen den Deutschkenntnissen, weil es uns schwer gefallen ist. Aber wir konnten ja die Kulissen hinten malen für den Theaterstück. Und diese Frau Böhme, die hat halt gesagt, ja, wenn ihr gerne das machen wollt, und das müsste so ein Schiff sein, es sollte ja auf einem Schiff stattfinden. Und dann machten wir uns natürlich gleich aufs Werk. Also während die anderen Kinder nach Hause gegangen sind, sind wir in die Schule gegangen und haben die Kulissen gemalt. Und da hat die Frau Böhme noch einmal unseren Vater zu sich gerufen und hat ihm noch einmal ins Gewissen geredet, dass er unter keinen Umständen es verhindern sollte, unseren Malweg. Die Schiffskulissen waren so gut, dass sie im Lokalblättchen Erwähnung und Abbildung fanden. Und Papa verinnerlichte endgültig, was von ihm erwartet wurde. Es war wirklich auch so gewesen, dass der Weg mehr als nur einmal ihm gezeigt hat, dass er hinter uns stehen darf oder sollte, weil es war nicht nur ein Tag, wo wir zu ihm gekommen sind und um Hilfe gebeten haben, finanzieller Art oder anderer Art. Er will ja, nur das Beste. Eltern wollen ja eher, dass man was Bodenständiges macht, was Sicherheit verspricht und halt Zukunft hat. Aber Kunst ist ja so ein Beruf. Es kann was werden oder nicht und irgendwo bleibt ein Traumberuf. 33 Jahre sind Irina und Marina Fabricius inzwischen alt. Vor kurzem haben sie ihrer ehemaligen Lehrerin ihren allerersten eigenen Katalog zukommen lassen. Für Frau Böhme lautete die schlichte Widmung. Die jungen Malerinnen hätten auch draufschreiben können: Gucken Sie mal, wir haben es wirklich geschafft. Das wäre nicht übertrieben. In diesem Jahr hat das Duo seinen Abschluss an der hochrenommierten Kunstakademie Düsseldorf gemacht. Mit gemeinsamen Arbeiten, versteht sich. Es ist das erste Mal in knapp 200 Jahren, dass Zwillinge gemeinsam an der Hochschule studiert haben. Das war den Fabricius-Schwestern bei der Bewerbung nicht bewusst. Entmutigt hätte es sie aber gewiss nicht. Sie hatten ja einen Plan. Wir wollten, dass sie uns beide gleichzeitig nehmen. Da haben wir die Bilder getauscht. Also praktisch eine Mappe bestand zur Hälfte aus den Bildern von meiner Schwester und mir und die andere auch aus der Hälfte von meiner Schwester und mir. Wir haben auf beiden Mappen ein Wort geschrieben, unzertrennlich. Unzertrennlich. Wenn man die beiden Mappen zusammenstellen würde, würde man das Wort lesen, unzertrennlich. Nachdem beide an der Akademie angenommen waren, gab es ein Problem. Weder die Mitstudenten noch die Dozenten konnten Irinas von Marinas Gemälden unterscheiden. Auf getrennten Leinwänden erschufen sie vollkommen gleichartige Bilder. Einmal habe deshalb ein Kommilitone angeregt, die Schwestern in getrennten Räumen arbeiten zu lassen. Ein saublöder Vorschlag, fanden und finden die Betroffenen. Unsere Mama hat uns niemals zu der einen Oma oder zu der anderen Oma getrennt. Wir hatten nie getrennt Urlaub gehabt. Ganz im Gegenteil, als wir nach Deutschland gekommen sind, wurden wir noch enger zusammen, weil wir die Sprache nicht mächtig waren. Wir haben uns wie zwei Küken zusammen verbunden zu Hause und gegenseitig uns praktisch gemalt. Wir haben Geschichten uns durch die Bilder erzählt. Und dann dachte ich mir, was will eigentlich dieser Student oder so, dass wir uns trennen? Ich meine, wozu? Kurz darauf löste sich der Knoten und die beiden Nachwuchstalente verstanden, wie sehr sie tatsächlich zusammengehörten, auch in der Kunst. Von da an ging die Entwicklung rasant voran. Alles Gegenständliche verschwand aus den Bildern der Schwestern. Übrig blieben nur die intensiven Farben und immer und vor allem das Licht. Kurz vor dem Abschluss einigten sich Marina und Irina darauf, ein Wagnis einzugehen und sogar die Farbe der Leinwand zu verweisen. Licht im Weiß ist der Titel ihrer Examensidee. Also das ist künstlerische absolute Herausforderung, weil dann ist ja im Bild keine Dunkelheit mehr da, um das Licht zeigen zu können. Also mussten wir Schicht für Schicht die Leinwand so weit abdunkeln, bis es seine Tiefe erreicht hat, um die dann wieder aufzuhellen, auf die ganzen Farben zu verzichten, um nur das Licht leuchten zu lassen. Und das natürlich ist das für die Außenstehenden immer noch Farbe im Bild, aber für uns durch die ganzen Bilder, die wir vorher gemalt haben, diesen krassen Gelb oder Rot und alles, für uns waren die Bilder farbreduziert. Im Großen und Ganzen war es für uns eine weiße Leinwand und das Licht, das da so rausgeleuchtet hat. Wir sind ja eigentlich in unserer Kunst radikal. Banausenhaft ausgedrückt heißt das, die heftigste sichtbare Nuance dieser fast weißen Bilder ist mittelblau und das auch nur in Form eines sehr schmalen Streifens. Das meiste ist hellblau, graublau, weißlichblau. Auf einem Bild brennt in der Mitte ein winziger, wieder sehr weiß wirkender Lichtpunkt. Drumherum breitet sich Helligkeit wie ein Dunstball aus. Ein bisschen wie im Film, wenn eine Figur vermeintlich tot ist und sich auf das Jenseits zubewegt. Mystisch irgendwie. Alle Bilder dieser kleinen Abschlussserie waren ruckzuck verkauft. Sobald werden die Künstlerinnen ihren Vater wohl nicht mehr um Geld bitten müssen. Wir leben vor unserer Kunst, ja. Seit dem Abschluss ist es leicht geworden, davon zu leben. Während ich sagen muss, letztes Jahr war es schon ein bisschen also schwieriger, aber trotzdem hat es geklappt. Aber jetzt würde ich mal sagen, ist es vorzüglich. Jetzt fällt uns nur noch eine große Ausstellung, am besten in einer super tollen Galerie, mit so 15 oder 20 Arbeiten. Das ist jetzt unser Wunsch. Die beiden geben zu, dass es auch andere Zeiten gegeben hat. Phasen, in denen sie mehrere Nebenjobs parallel hatten und trotzdem nicht über die Runden gekommen sind. Wir mussten manchmal nur für die Bilder arbeiten, damit wir malen können. Und irgendwann ist man dann so an die Grenzen gekommen, wo wir uns gesagt haben, ach Mensch, ich kann mir nichts kaufen, ich kaufe mir nur Farben. Aber auf die Farbe zu verzichten, war noch schmerzhafter. diese schweren Zeiten haben wir auch rausgefunden, wonach das Herz schlägt. Dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt kaufen wir keine Farbe, jetzt kaufen wir das. Und kaum haben wir das gekauft, war der Schmerz, dass diese Tube jetzt mal nicht mehr kaufen kann. Dieses eine wunderschöne Rot, das so 60 Euro kostet, das war schon unvorstellbar. Dann haben wir gesagt, verdammt, warum haben wir das gekauft und nicht diese Farbe? Die fällt einem so. Inzwischen malen sie hauptberuflich und ausschließlich. Auf ihrem Ateliertisch liegen mehrere hundert Farbtuben, in den Krügen am Rand stehen hunderte Pinsel. Von übertriebener Bescheidenheit halten die frisch Examinierten charmanterweise nichts. Sie sagen Sätze wie, unsere Arbeiten sind großartig, deshalb kommen sie ja auch so gut an. Auf den Zwillingsbonus berufen sie sich dabei ausdrücklich nicht. Sie wollen, dass die Gemälde um ihrer selbst willen angesehen werden und nicht, weil sie von zwei beinahe identischen, attraktiven Blondinen stammen. Wir sind nichts anderes als die Vermittler. Erstens sind wir die Umsetzer der Inspiration und wir reden von unseren Bildern, weil wir unsere Bilder vertreten. Die können ja nicht selbst also sich vertreten. Aber dass wir sie zusammen malen und dass wir so aussehen, wie wir aussehen, dass wir Zwillinge sind, das ist halt danke lieber Gott, sage ich dazu. Fürs Protokoll. Es gibt bei all dem doch gewisse Unterschiede. Die eine Schwester ist 1,5 Zentimeter größer als die andere. Die eine hat oben rechts einen Schmuckbrillanten auf dem Eckzahn. Die andere trägt das Steinchen oben links. Die eine bevorzugt Nuss-Nougat-Creme zum Frühstück, die andere Marmelade. Marina hat ein kleines Muttermal zwischen Nase und Mund. Irina hat keines. Mehr fällt ihnen auch nach reiflicher Überlegung nicht ein. Sie führen ein Leben in vollkommenem Einklang. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Das Einzige, was sie daraufhin nicht geschafft haben, ist einen Lebensentwurf hinzubekommen, in dem jeder Zwilling ein eigenes Privatleben führt. Unser Wunsch ist wirklich, nicht mehr zusammen zu wohnen. Wir wollen nur in der Kunst zusammenbleiben. Wir wollen ins Atelier gehen, uns die Sachen erzählen, was wir erlebt haben, aber wir wollen nicht für den Rest des Lebens zusammen die Wohnung teilen. Weil das ist zwar schön, aber ich finde, das ist nicht erfüllend. Man ist an so einen Punkt angekommen in seinem Leben, wo diese Sehnsucht nach einem anderen so groß geworden ist, dass man es kaum erwartet, wie es sich anfühlt, mit einem anderen Menschen zusammen zu wohnen. Also jetzt ist Zeit für was Neues. Beide Künstlerinnen sind noch Single und beide würden das von Herzen gern ändern. Wenn sie nur wüssten, wie. Ich hatte die Erfahrung gemacht, leider, dass wenn der Mann mich kennenlernt, dann sagt er, diesen einen Teil von dir, den finde ich toll. Also ich finde es toll, dass du die Bilder verkaufst, ich finde es toll, dass du erfolgreich bist, ich finde deine Bilder toll. Aber dass du am Wochenende auch malen musst, finde ich nicht toll. Das müssten wir ablegen. Oder dass du die ganze Zeit mit deiner Schwester, wieso ist immer deine Schwester da? Das will ich nicht mehr haben. Aber das gehört zu mir. Trotzdem, die Zeit ist reif. Zum ersten Mal überhaupt wollen Irina und Marina Fabricius ganz bewusst etwas ohne einander anfangen. Mit Männern, die ruhig verschieden sein dürfen. Und falls sie dann beide Kinder bekämen und diese würden einander kein bisschen ähneln, wäre auch das für sie in Ordnung. Sagt zumindest eine von beiden. Welche ist nicht zu rekonstruieren, aber man darf davon ausgehen, dass ihre Schwester dasselbe gesagt hätte. Ich habe nicht das Bedürfnis, einem Kind mein Leben leben zu lassen. Ich möchte, dass das Kind sein Leben lebt. Ich meine, es ist nicht verkehrt, nicht diese Symbiose zu haben, weil manche erleben das, manche erleben was anderes und das ist auch schön. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.